Die exoterischen Grundlagen, Philosophie, Geschichte und Mythologie. Die Auffassung der SS von der Welt, ihre Weltanschauung, ihre philosophische Exoterik stützte sich auf die tiefreichenden Grundlagen dreier außerordentlicher Forscher, die man heutzutage nicht zur Kenntnis zu nehmen geneigt ist, so als ob es sie nie gegeben hätte. Johann Jakob Bachofen, ein Zeitgenosse Nietzsches, Hermann Wirth mit seinem überaus großen und bedeutenden Forscherwerk über die Urgeschichte, wie er sie nannte, und E. Daquet. Die beiden letzteren greifen die Entwicklungslehre frontal an, ebenso wie Hans Mühlenstein der These Oswald Spenglers vom Untergang des Abendlandes den Glauben an eine aus den Wurzeln präantiker Kulturen gespeisten Wiedergeburt entgegenstellt, in denen die Schöpferkraft der Rasse und der Überlieferung ruht, in ihren reinsten Wesenskern, der durch das vom Zufall abhängige Auf und Ab im Verlaufe der geschichtlichen Zeiten nur verdunkelt und verändert worden sei. Diese magische Kraft wird den Okzident zu einer neuen Wiedergeburt bringen, wie die SS glaubte, indem sie zu den Quellen der vorantiken Urgeschichte Hermann Wirths nach Hyperborea, dem Ursprung der polaren weißen Rasse und aller Zivilisationen des Planeten Erde zurückfindet. Nachdem die nordische Zivilisation erst einmal aus Hyperborea und Atlantis verschwunden ist, verbreitet sie sich überall hin. Sie ist die ursprüngliche nordisch-atlantische Zivilisation, deren Überreste und Inschriften man in der ganzen Welt entdecken kann, wie es uns Wirth in seinem monumentalen Werk »Der Aufgang der Menschheit« lehrt. Hermann Wirth wie auch Jürgen Spanuth stützen sich auf das Buch von Ura Linda oder die Ura Linda Chronik, eine uralte Handschrift, die man im Jahre 1871 in Holland fand. Einige ihrer Seiten sind in einer unbekannten Schrift mit Runenzeichen geschrieben. Die Buchstaben sind von einem sechsspeichigen Rad abgeleitet, eine zweifellos einem Sonnenkult zugehörige Schrift, worin bereits das rechtsläufige Hakenkreuz erscheint, wie es aus der Veröffentlichung von Professor Franz J. Loos, die Ura Linda, Handschriften als Geschichtsquelle, hervorgeht. Die Handschrift ist nach ihrem hauptsächlichen Besitzern benannt worden, die Familie Ura Linda, möglicherweise eines Familiennamens. Sie beginnt mit folgender Widmung: »Ocke, mein Sohn, diese Bücher musst du mit Leib und Seele wahren. Sie umfassen die Geschichte unseres ganzen Volkes und unserer Ahnen. Vergangenes Jahr habe ich sie aus der Flut gerettet, mit dir und deiner Mutter. Aber sie waren nass geworden, dadurch fingen sie nachher an zu verderben. Um sie nicht zu verlieren, habe ich sie auf ausländischem Papier abgeschrieben. So wenn du sie erben wirst, sollst du sie auch abschreiben, deine Kinder desgleichen, damit sie niemals mehr verloren gehen. Geschrieben zu Liuwert, nachdem Atlant versunken ist, das 3449. Jahr, das ist nach der Christenrechnung das 1256. Jahr. Hidde, zugenannt Ura Linda. Nach Wirth wird in der Handschrift der Glaube im prähistorischen Okzident an einen Allgeist oder ein höchstes Wesen, an Vralda, seit Ur-Al-Da, bewiesen. Es gibt eine zweite Widmung, die so lautet: Um unserer lieben Ahnen willen und um unserer Freiheit willen tausendmal, so bitte ich euch, ach Lieben, lasset doch nie die Augen einer Pfaffenkappe über diese Schriften weiden. Sie sprechen süße Worte, aber sie reißen unmerklich an allem, was uns Friesen betrifft. Um reiche Pfründe zu gewinnen, halten sie zu den fremden Königen, die sie wissen, dass wir ihre größten Feinde sind, weil wir zu ihren Leuten zu sprechen wagen von Freiheit, Recht und Fürstenpflicht. Darum lassen sie alles austilgen, was von unseren Ahnen kommt und was da noch verbleibt von unserer alten Sitten. Ach, ihr Lieben, ich bin bei ihnen am Hofe gewesen, will Vralda es dulden, und machen wir uns nicht stark, so werden sie uns allesamt noch austilgen. Diese Widmung bezieht sich auf die Zerstörung des Landes der Friesen, der Frias, der freien Asen, der nordischen Holländer und Germanen durch die Frankenkönige. Auch hier muss die germanische Göttin Freya erwähnt werden, die im Reiche der Friesen herrschte, einem weiten Gebiet, das sich von der Nordsee und den baltischen Ländern bis hinab zu den ungeheuren Waldungen Duitslands erstreckte. Nach dem Versinken von Atlantis soll der Wohnsitz Freyas jedoch im Kaukasus auf dem Berge Elbrus gelegen haben, wohin sie sich zusammen mit den Ariern gerettet haben soll. Nach dem Verlust von Ossetien, von Asgard, soll sie in Begleitung von Wotan, Vralda, von dort wieder weggegangen oder erneut zum Norden zurückgekehrt sein. Die Uralinda-Chronik beschreibt das Ende von Atlantis und gibt eine Art Bericht über die Weltentstehung, die Kosmogonie, was, wie wir gesehen haben, Wirt und Spanut dazu dient, den Weg des rechtsdrehenden Hakenkreuzes in Richtung zum heiligen Helgoland und Hyperborea zurückzuverfolgen und behaupten zu können, dass das Licht nicht aus dem Osten, sondern vom Pol kommt. Bachofen behauptet, dass die apollinische nordisch-polare Kultur männlich ist, im Gegensatz zu den Kulturen der Mittelmeerländer und der Semiten, die auf der Mutter beruhen und ihrem Wesen nach matriarchalisch und weiblich der Demeter zugeordnet sind. Hier ist es die Frau, die Mutter, die dem Manne Ewigkeit verleiht, indem sie ihn sich wieder verkörpern lässt, ihn wieder an die Mutterbrust der Erde zurückbringt, wie es die Diotima im Gastmahl erklärte. Atlantis soll, nach weit zurückliegenden Legenden, von einer geheimnisvollen weißen Königin beherrscht worden sein. Der in der Präantike, der Urzeit für diesen Erdteil verwendete Name soll Mo'uru gewesen sein, was die Bedeutung von Land der Mutter haben soll. Hiervon dürfte abgeleitet sein Ma'uri oder Maori oder Amorita und auch Moa, Moro oder Berber, die alle aus Mo'uru, aus dem Atlantis der weißen Rasse des Cro-Magnon stammen. Söhne der weißen Königin, die wie eine Termitenkönigin durch Gedankenübertragung, durch Telepathie herrschte und im Garten der Hesperiden von Atlantis die Unsterblichkeit verlieh. Der Mythos des Herkules, desjenigen, der diese die Unsterblichkeit verleihende Macht raubt, ist also eine Sage vom männlichen, sonnenhaften Helden, bei der sich die Rolle vertauschen und damit auch das Schicksal der Frau umgewandelt wird. In Hyperborea ist die weiße Königin etwas anderes, sie ist eine Zauberpriesterin, Halvina, die dem Helden, dem Vrija, auf dem Weg der magischen Liebe den Gral übergibt und ihn in einen Divya, einen unsterblichen Siddha, verwandelt. Er kehrt dann nicht wieder an die Mutterbrust der Erde zurück, er befindet sich außerhalb der demeterianischen Wiederverkörperung. Der Weg des Helden über das Grab hinaus führt über den Norden, über den Ausgang zum Pol. Es ist dies der Weg der Götter Deva Jana. Der vom Monde bestimmte Weg der Einweihungen der Mutter geht über andere Ausgänge. Der Held kommt nicht mehr zurück, mit einer Ausnahme, im wilden Heer, in einer überwältigenden Erscheinung. Er entschwindet dann in unermessliche Weiten, seine Unsterblichkeit tritt nicht mehr in Erscheinung.